Krähennest Kandidaten-Podcast. So, hallo, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Krähennest. Ich bin heute hier mit dem Felix zusammen. Mein Name ist Britta Stephan. Und der Felix und ich möchten gerne ein Kandidateninterview führen für die Aufstellungsversammlung in meiner Tagen. Erstmal, hallo Felix. Einen wunderschönen guten Morgen. Felix, der Ablauf ist dir soweit bekannt. Du stellst dich gleich bitte einmal kurz vor. Danach stelle ich dir 10 Fragen, die du bitte innerhalb von 10 Minuten beantwortest. Und danach quatschen wir noch ein bisschen weiter. Okay, gerne. Loslegen mit der Vorstellung? Ja, genau. Bitte. Also gut, ich bin Felix Köln, ich bin 47 Jahre alt, ledig, schwul und ich bin Mitglied des KV Köln seit August, allerdings aktiv seit April 2011. Ich mache in Köln als Mitglied des Vorstands der Kölner Initiative Grundeinkommen bin ich sehr aktiv in der Grundeinkommensbewegung unterwegs und habe dann im Rahmen dieses Auftrags dann von einem Kollegen die Empfehlung bekommen, geh doch mal zu den Piraten, die sind interessant. Ich habe damals mit allen Parteien Kontakt hergestellt, um halt über mögliche Kooperationen halt eben nachzudenken und zu schauen, wie die politische Landschaft aussieht, um das BGE zu unterstützen. Und dann war ich halt beim Stammtisch, fand das alles ziemlich cool, was ich da gesehen habe und bin letztendlich da kleben geblieben. Seitdem bin ich aktiv in allen möglichen Veranstaltungen dabei und mache überall mit und so. Reicht hoffentlich. Okay, dann stelle ich dir einfach mal die 10 Fragen und dann gucken wir weiter. Die erste Frage: In welchem Fachgebiet bist du besonders gut und in welches Ressort passt dein Fachwissen? Welche Schwerpunkte hast du dir selbst gesetzt? Das ist eindeutig das bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, dass wir mit der sogenannten Mitmachpartei, Piratenpartei, die ich ganz gerne die Partei der Teilhabe nenne, mit Transparenz und Urheberrechtsdebatte, Netzneutralität und bedingungsloses Grundeinkommen verschiedene Aspekte der Teilhabe präsentieren. Und das ist so das Kerngebiet, worauf ich mich spezialisieren möchte. Also ich kandidiere letztendlich auch auf die Landesliste, weil ich ganz gerne als grundeinkommenspolitischer Sprecher in den Bundestag einziehen möchte. Die zweite Frage: Welche Fähigkeiten bringst du mit, um den Anforderungen an einen Abgeordneten gerecht zu werden? Ich kann mich sehr gut in Themen einarbeiten. Ich glaube, dass ich Konsequenzen abschätzen kann von Regelwerk. Und ich halte mich für jemand, der halt mit Ideen sich auseinandersetzen kann und diese Ideen auf Nachhaltigkeit hin abklopfen kann. Die dritte Frage: Wie stellst du dir die Einbindung der Basis und damit die Meinungsbildung vor? Also ich werde weiterhin gucken, dass ich meine Live-Kontakte pflege. Ich bin ja nicht so unbedingt derjenige, der so mit Mumble oder so viel macht, ab und zu Mailinglisten und so. Aber so die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre hat mir gezeigt, dass die Kommunikation da nur unzulänglich ist. Das heißt, der direkte Kontakt, das wird eher das sein, worauf ich mich dann spezialisieren will. Und letztendlich gut die anderen Kanäle nutzen und Fragen stellen, sehe ich überhaupt nicht als Problem an, aber doch eher so über den direkten Kontakt mit den Leuten. Ja. Also ich mache zum Beispiel auch viele Infostände und so weiter. Ich vermute, dass ich das auch künftig, zumindest so wie die Zeit es zulässt, dann auch immer wieder dann nutzen werde. Die vierte Frage: In welchen Bundes-AGs, Landes-AKs hast du bisher mitgearbeitet und welche Ergebnisse sind dabei herausgekommen? Muss nochmal nachdenken, weil ich das alles aufgeschrieben habe. Also ich bin insbesondere hier bei uns im AK Kommunales tätig und habe da im Team Bauen und Verkehr mitgewirkt. AG Quiraten, AG Inklusion und noch so 2-3 andere. Das ist jetzt leider nicht auf dem Schirm, weil ich eher sporadisch in diese Gruppen mit reingehe und nur bei konkreten Aktionen dann mitmache. Also beispielsweise AG Quiraten habe ich beim CSD mitgemacht, sowohl die Standbetreuung über das ganze Wochenende als auch die bei der Parade mitgemacht. Ich bin da eher so jemand, der so im Hintergrund agiert und wenn es dann konkret was zu tun gibt, dann halt auch mitwirkt. Also ich habe jetzt zuletzt habe ich für die 20 Piraten habe ich zum Beispiel eine kleine Anfrage vorbereitet für zum Thema Inklusion, die also auch inzwischen eingereicht wurde und auch sogar beantwortet wurde. Zur inklusiven Universitätsschule in Köln war das eine Anfrage. Okay, die fünfte Frage. Wie stellst du dir die konkrete Arbeit der Abgeordneten untereinander vor? Also da ich jetzt ein paar Mal schon im Landtag in Nordrhein-Westfalen war, habe ich so die Vorstellung, dass ich einen kleinen Eindruck davon habe, wie das da so in der konkreten Arbeit aussieht. Noch konkreter kann ich das jetzt im Moment überhaupt nicht einsehen oder einschätzen, absehen oder einschätzen. Ich denke da viel mehr, das ergibt sich. Also ich bin eigentlich sowieso jemand, der gerne die Zusammenarbeit sucht. Andererseits bin ich auch fähig und in der Lage, Dinge alleine irgendwie auf den Weg zu bringen. Und ich werde das so ein bisschen davon abhängig machen, wie die Stimmung ist. Also wenn es Zusammenarbeit gibt, gerne. Und wenn es die nicht gibt, dann muss man es halt eben auch alleine machen. Es gibt viele Dinge, da haben andere nicht so viel Lust darauf. Und dann muss das aber trotzdem erledigt werden und dann wird das auch gemacht. Die sechste Frage: In welchen Ausschüssen möchtest du arbeiten und was sind dort deine Ziele? Also ich möchte unbedingt in die noch zu bildende Enquete-Kommission für das bedingungslose Grundeinkommen rein. Ziel ist dort, darauf zu achten, dass wir keine Mogelpackung bekommen, dass es ein echtes BGE wird, was wir da austüfteln. Auch bei den Finanzierungsfragen, die wir ist ja ein BPT-Beschluss in Offenbach gewesen, dass wir die beste Finanzierung in dieser Enquete-Kommission ausknobeln. Das ist so das Hauptziel. Zweiter Ausschuss, wo ich gerne reinkommen würde, das wäre der Haushaltsausschuss. Einfach weil ich glaube, dass heutzutage viele Aussagen rund um die Wirtschaft und dass die ständig wiederholt werden, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und da würde ich halt ganz gerne auch meinen Impuls setzen und eben auch darüber wachen, dass da vielleicht auch künftig eine bessere Politik rauskommt. Es gibt noch so andere, wo ich mir auch vorstellen kann, dann reinzugehen. Bildung wäre ein Ausschuss, Soziales wäre ein Ausschuss. So in dem Bereich sehe ich mich beheimatet. Ja. Die siebte Frage: Wie gehst du mit persönlichen Anfeindungen um? Bist du in der Lage, diverse Dinge ohne Kommentar übersehen zu können? Stichwort Haifischbecken. Ja, also ich glaube von mir, dass ich in den letzten Jahren gereift bin. Also vor 5 Jahren wäre ich wahrscheinlich nicht geeignet gewesen für ein solches Mandat und ich habe tatsächlich auch vorher nie darüber nachgedacht. Es ist ein Gedanke, der eigentlich auch erst in der Zusammenarbeit mit der Piratenpartei konkret geworden ist. Ich bin halt Aktivist, Grundeinkommensaktivist und bin viel unterwegs, mache viele Vorträge und so weiter. Und da erlebe ich einfach auch häufiger, dass Menschen mit der Wut im Gesicht auf mich reagieren, was aber in dem Moment überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat, sondern letztendlich nur mit einer inneren Aufregung, die sie dann halt eben zeigen. Und da kann ich schon ganz gut mit umgehen. Also ich hoffe, dass sich das auch übertragen lässt dann auf Situationen, wo ich dann persönlich angegangen werde. Ich denke ja. Die achte Frage: Was machst du vor Ort? Wichtig in Bezug auf die Wahlkreisarbeit. Das verstehe ich nicht. Kannst du die Frage irgendwie nochmal? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also die Frage lautet: Was machst du vor Ort? Also bist du aktiv vor Ort? Hast du später vor, ein Wahlkreisbüro zu gründen oder sonst irgendwas? Ach so, okay. Also mit dem Mandat ist natürlich klar, dass ich ein Büro, ein Wahlkreisbüro einrichte. Das ist für mich eigentlich ganz selbstverständlich. Ich würde zum Beispiel auch gerne Bürgersprechstunden einrichten. Also auch damit würde ich vermutlich den Bezug zur Basis aufrechterhalten können. Und das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, also wenn es Infostände gibt und ich bin nicht gerade terminlich anderweitig gebunden, dann werde ich auch immer bei solchen Aktionen mit dabei sein. Weiterhin natürlich regelmäßig beim Stammtisch teilnehmen. Das will ich alleine schon für mich, also weil mir der Stammtisch einfach viel bedeutet. hängt natürlich dann auch wieder davon ab, ob man nicht irgendwie noch spät abends in irgendeiner Sitzung festhängt oder so. Das ist dann nicht unbedingt immer in meinem, dass ich da die Wahlfreiheit habe. Fällt mir, glaube ich, jetzt nichts weiter sonst zu ein. Okay, die 9. Frage. Möchtest du parlamentarischer Geschäftsführer, Fraktionsvorsitzender werden? Falls ja, was befähigt dich dazu? Nee, nichts dergleichen. Das, was ich möchte, ist grundeinkommenspolitischer Sprecher werden. Und zwar möchte ich das auch nur deswegen, weil ich davon ausgehe, dass die Debatte um das BGE noch eine viel breitere öffentliche Aufmerksamkeit benötigt. Mit einem solchen Sprecher, angelehnt an die Erfahrung von den Grünen, die damals als erste einen schwulen politischen Sprecher aufgestellt haben, mit einem solchen grundeinkommenspolitischen Sprecher vermute ich, dass die Debatte einfach breiter aufgestellt wird. Das heißt, vielleicht auch ein größeres öffentliches, eine größere öffentliche Anerkennung oder Aufmerksamkeit stattfindet, und dass man damit halt die Debatte vorantreiben kann. Das ist letztendlich auch mein Hauptanliegen, das Hauptziel für meine Kandidatur. Die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen in der Öffentlichkeit auszubauen, den Informationsgrad, also derzeit ist noch rund 50% in der Bevölkerung, die noch nie überhaupt von der Idee gehört haben, das gilt es auszuweiten, das ist ganz wichtig. Und das glaube ich, dass mit einem solchen Mandat oder Sprecherposten oder wie auch immer, dass das stärker vorangetrieben werden kann. Das ist mein Anliegen. Mhm. Und die 10. und letzte Frage. Warum fehlen die Piraten im Bundestag? Die Antwort darf bitte nur maximal 2 Sätze lang sein. Die Piraten fehlen im Bundestag, weil wir dafür sorgen müssen, dass es mehr Teilhabe in dieser Gesellschaft gibt. Das war übrigens mein einziger Satz. Ach so, okay. Gut, dann sind wir mit den 10 Fragen durch. Hast du es geschafft? Danke. Gut, was ich ja jetzt gerade total spannend fand, du hast eine kleine Anfrage gestellt zur Inklusion. Wie kam es dazu? Das kam dazu, weil ich, ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben hier in Köln ein Brachgelände, mitten, fast im Herzen Kölns. Das ist ein Stadtteil, was in der Nachbarschaft vom Zentrum ist. Und in diesem Ehrenfeld gibt es halt das Helios-Gelände und das ist schon seit einiger Zeit ja ein Dorn im Auge der Stadtentwicklung. Und dann wurde es aufgekauft von einem Investor, der da unbedingt ein Shopping-Mall hinsetzen wollte. Und dann hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die da Sturm gegen gelaufen ist. Und dieser Bürgerinitiative hatte ich mich dann angeschlossen, allerdings auch relativ spät, als ich dann mitbekommen habe, dass da überhaupt was stattfindet. Also ist ja nicht immer so, dass man sofort alle Informationen bekommt. Und das Schöne war halt eben, dass man mal sehen konnte, dass demokratische Prozesse wirklich funktionieren und dass Bürgerbeteiligung ein ganz wichtiges Mittel dafür ist. Und und dann hat es halt geheißen, nee, also Shopping Mall auf keinen Fall, das ruiniert hier die Infrastruktur der kleinen Geschäfte. Und hat es geheißen, ja gut, okay, aber irgendwie, dann muss ja irgendwas stattdessen dahin. Und dann kam tatsächlich die pädagogische Fakultät von der Universität zu Köln auf den Plan, die dann gesagt haben, hey Leute, wir haben hier ein Konzept in der Schublade, das wollen wir unbedingt in Köln machen. Wir haben da bislang ein anderes Gelände, was da eventuell für uns in Frage käme, aber wenn ihr Interesse habt, wir wollen also auch nicht aufdringlich sein oder irgendwie den Prozess verändern, aber wenn das für euch interessant ist, dann würden wir gerne die inklusive Universitätsschule hier bauen. Das hat sofort Zustimmung gefunden, und zwar breiteste Zustimmung. Und das Konzept ist halt insofern sehr interessant, weil ich glaube, dass diese inklusive Universitätsschule fast 1:1 das umsetzt, was wir in Dortmund auf dem LPT 12.1 beschlossen haben mit diesem großen Bildungspaket. Und als ich da so diese Verbindung hergestellt habe, habe ich sofort gedacht, weil halt eben aus unserem Kreisverband der NetNerd und der Stefan Fricke ja, in den Landtag eingezogen waren, zu den 20 Piraten gehören. Und die halt auch immer wieder in den Stammtischen gesagt haben, so Leute, wenn ihr was habt, dann müsst ihr das an uns reinreichen. Und dann müssen wir halt gucken, was wir daraus machen können. Und das habe ich einfach, das habe ich ernst genommen. Und habe dann halt diese mit einem der Hauptakteure aus der inklusiven Universitätsschule, die das Konzept entwickelt haben, habe ich mich dann zusammengesetzt, habe den interviewt, habe dann gefragt und habe dann halt eben diese Fragen zusammengestellt, die dann natürlich dann im Landtag nochmal redigiert worden sind und so. Ja, und die Antwort ist erst kürzlich wiedergekommen, also ist noch nicht so lange her. Und war es denn zufriedenstellend? Nee, leider nicht. Also letztendlich war die Antwort so, wie man es halt auch hätte erwarten können. Die Landesregierung ist dann schrecklich unkonkret geblieben, was aber zu erwarten war. Und jetzt wird aber als nächstes kümmern wir uns darum, dass wir eine Veranstaltung durchführen hier in Köln. Das ist aber noch in Vorbereitung. Da gibt es auch noch keinen Termin und noch mehr. Ist also noch nicht so weit vorangeschritten. Ah ja, okay. Felix, ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich immer so ganz gerne so meine drei Standardfragen stelle. Ich finde, die helfen immer noch mal ganz gut, dich kennenzulernen. Zum einen würde ich ganz gerne wissen, wie du zum Liquid Feedback stehst. Ich habe jetzt gerade erst kürzlich das erste Mal Liquid Feedback selbst benutzt. Für einen Aufruf am 14. September eine Großdemo in Berlin zu machen, weil Grundeinkommen ein Menschenrecht ist. Also das ist der Titel von der Veranstaltung, die gibt es bei Facebook. Grundeinkommen ist ein Menschenrecht, kann man da finden. Und im Liquid Feedback wurde eine entsprechende Umfrage eingerichtet, die im Moment auch ganz gut aussieht. Ich habe also recht wenig Erfahrung damit. Ich habe mich vorher schon gedanklich damit beschäftigt, habe auch bei verschiedenen Live-Veranstaltungen die Kritik an Liquid Feedback gehört, die ich durchaus ernst nehme, wobei ich aber sage, mit den Delegationen sehe ich eigentlich nicht so sehr das große Problem, weil das ja auch jederzeit wieder entzogen werden kann. Also ich stehe dem Liquid Feedback eigentlich positiv gegenüber, habe aber nicht wirklich viel Erfahrung damit. Okay, dann ist meine zweite Frage eigentlich immer nach dem BGE. Ich glaube, die brauche ich dir fast nicht stellen. Es ist schon recht klar geworden, dass du ein Verfechter des BGEs bist. Du möchtest ja sogar ganz gerne in der Enquete-Kommission mitarbeiten. Wie kam es denn dazu, dass du so ein Verfechter des BGEs bist? Ich habe 2005 in der Kölner U-Bahn ein Plakat gesehen. Und zwar gibt es da die Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung, ein Zusammenschluss von fünf Soziologen und, ich glaube, Volkswirtschaftlern. Und auf diesem Plakat waren 9 Thesen zur Arbeit zusammengestellt. Und da gab es dann so einen Satz wie zum Beispiel, wir benutzen ständig Straßen, die irgendjemand sonst gebaut hat und zahlen ja auch schließlich nichts dafür. Also ich stand davor, las es und war wie vom Donner gerührt und dachte nur so, boah, wie einfach und wie genial ist das denn? Und wieso ist da nicht schon längst einer drauf gekommen? Und dann habe ich sofort losgelegt zu recherchieren und habe dann kurze Zeit darauf dann die ersten eigenen Vorträge gehalten und habe dann natürlich auch festgestellt, dass das eine uralte Idee ist und nicht irgendwie gerade erst in dem Moment entstanden ist, als ich das erste Mal davon gelesen habe. Also seitdem bin ich einfach infiziert. Ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist die Idee mit der größten Visionskraft des 21. Jahrhunderts. Und weil wir uns einen Menschheitstraum erfüllt haben, also eine Erfolgsgeschichte haben, in Sachen Produktivität, Effizienz, was Industrie und Wirtschaft angeht, so ist halt eben der eine Punkt, den wir scheinbar vergessen haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir die Menschen mit einem Einkommen ausstatten müssen. Und dafür setze ich mich ein. Es gibt einfach zu viele Menschen, die in einem so reichen Land wie Deutschland von Armut betroffen sind. Und das ist für mich unerträglich. Und wenn ich das weltweit mir anschaue, dann ist die Situation noch viel schlimmer. Das kann nicht richtig sein. Also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich in einem Land lebe, wie in Deutschland, wo Wohlstand fast selbstverständlich geworden ist, es aber gleichzeitig beispielsweise in einer Stadt wie Köln 15.000 Menschen gibt, die wohnungslos sind und ohne festen Wohnsitz. Oder, keine Ahnung, 6.000 Kilometer im Süden Somalia, wo 400.000 Menschen von hungern, beziehungsweise 4 Millionen Menschen von Hunger bedroht sind. Also das finde ich unerträglich und da würde ich einfach alles tun, um da mich einzusetzen, dass diese Situation sich auch nachhaltig verändert. Okay. Die dritte Standardfrage, die ich immer noch ganz gern stelle, ist die nach dem Frankfurter Kollegium, wie du dazu stehst. So, ich habe da eigentlich nur mitbekommen, dass sie sich gegründet haben. Ich habe da aber jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, das interessiert mich jetzt besonders und habe mich da also nicht mehr weiter mit beschäftigt. Ich finde grundsätzlich immer ein bisschen problematisch, wenn man so eine Partei dann wiederum in Splittergruppen aufteilt. Andererseits ist ja ein demokratisches Recht, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen und zu sagen so, ey, wir machen eine Interessensgruppe oder dieses oder jenes. Also ich habe da kein Problem mit, dass es das gibt. Ich habe bisher aber noch nichts gefunden, dass ich mich dem anschließen müsste. Dann habe ich bei dir im Kandidatenportal gelesen, dass du auf dem LPT in Soest einen Gastredebeitrag gehalten hast. Wie kam es denn dazu? Ja, das war eine sehr schöne Geschichte, die erzähle ich immer wieder gerne. Ich bin halt als Vorstandsmitglied der Kölner Initiative Grundeinkommen, hatte ich ja vorhin erwähnt, dass ich da mit allen Parteien in Kontakt stehe. Und beispielsweise die SPD Rhein-Erft hatte mit unserer Initiative zusammen ein eigenes Finanzierungsmodell entworfen. Und dadurch hatte ich halt sehr gute Kontakte. Und als der Einzug der Berliner Piraten ins AGH stattgefunden hat, da habe ich von der SPD Rhein-Erft eine Kurzwahlanalyse bekommen. Das war nämlich während der 4. internationalen Woche des Grundeinkommens. Und mich hat das total geflasht. Ich war sofort irgendwie so, boah, das ist geil, das ist super. Ich habe anhand der Analyse abgeleitet, dass die beiden Forderungen ticketloser ÖPNV und Mindestlohn ist Brückentechnologie, Ziel ist die flächendeckende Einführung eines Grundeinkommens oder so sinngemäß, dass diese beiden Forderungen zusammen einen wesentlichen Punkt ausgemacht haben für die hohen Werte in Berlin. Also zumal wir in Berlin ja 4 verschiedene Initiativen haben, noch das Netzwerk Grundeinkommen. Also ich glaube, dass ich da gute Indizien für habe, annehmen zu dürfen, dass das ein Hauptgrund war für den Erfolg der Piraten in Berlin. Und ja, ich war das erste Mal in meinem Leben auf einem Parteitag und habe halt einfach die Versammlungsleitung gefragt, wie das ist, ob das überhaupt geht, dass ich als Nichtmitglied da vor der Versammlung reden kann. Ja, das geht, so mach das mal schriftlich, da. Und dann habe ich halt diese Kurzwahlanalyse vorgestellt und letztendlich auch die Piraten vor Ort. Damals war ich ja noch, hatte ich auch überhaupt noch keine Idee dazu, dass ich Pirat werden würde, sondern es war einfach, ich bin als Mitglied oder eben Vorstandsmitglied einer Initiative für das bedingungslose Grundeinkommen auf diesem Parteitag und mach weiterhin meine Kontakte zu den Parteien, so wie vorher auch mit den anderen Parteien. Und habe dann halt die Piraten dann aufgefordert, sie mögen doch bitte schön das bedingungslose Grundeinkommen sehr viel offensiver angehen, als eben in der Vergangenheit, weil es für mich überhaupt kaum wahrnehmbar gewesen ist. Ich habe auch dann mit meinen ersten Kontakten dann irgendwann ins Grundsatzprogramm geguckt, habe dann Reset entdeckt, habe sofort gewusst, das ist das BGE, habe aber gemerkt, weil es nirgendwo steht, bedeutet das auch, dass es irgendjemanden gibt innerhalb der Partei, der mit dem Namen nicht klarkommt, der das irgendwie nicht cool findet oder vielleicht das Konzept. Ja, und das war der Hintergrund. Also ja, erzähle ich immer wieder gerne. War cool. Ja, schön. Jetzt haben wir ja am letzten Wochenende die Wahl in Niedersachsen gehabt. Von dem Ergebnis sind wir ja alle mehr oder weniger schwer geschockt. Hast du eine Idee, wie wir das bis zur Bundestagswahl richten können? Habe ich tatsächlich und ich bemühe mich derzeit auch in die AG Wahlen irgendwie noch reinzukommen. Ich habe bislang die Rückmeldung bekommen, das ginge nicht, weil das eine geschlossene Gruppe sei. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Mein Vorschlag ist, das bedingungslose Grundeinkommen zentral in die Wahlkampagne zu setzen. Dafür plädiere ich tatsächlich schon seit November 2011. Damals war ich ja noch kein Mitglied. Das war im direkten Zusammenhang mit dem Einzug ins AGH. Ich habe dann im November, eine Woche vor dem davor oder danach, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, vor Soest eine Kurzfachtagung Grundeinkommen zur Bundestagswahl 2013 auf die Beine gestellt und hatte da auf dem Podium sechs Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, und zwar jeweils von allen Parteien einen, von den fünf im Bundestag vertretenen und von der Piratenpartei. Und habe dann, habe also seitdem immer wieder gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen gehört zentral in den nächsten Bundestagswahlkampf. Und für mich ist das tatsächlich das einzige Alleinstellungsmerkmal. Also ich sage immer wieder gerne, Transparenz ist etwas, das wollten die Grünen auch schon. Haben sie zwar nicht geschafft, deswegen ist es gut, dass die Piraten das auch nochmal wieder fordern und auch nochmal mit neuen Mitteln auch umzusetzen versuchen. Aber das bedingungslose Grundeinkommen, da ist die Piratenpartei die einzige Partei in einem deutschen Parlament, die das im Grundsatzprogramm stehen hat. Und das gilt es voranzutreiben. Außerdem gibt es das Institut Salber, die haben bei uns in KV Köln eine Studie vorgestellt, wo sie tiefenpsychologische Befragungen durchgeführt haben. Und da kam heraus, das bedingungslose Grundeinkommen wird von den Menschen, die sich für die Piratenpartei interessieren, als ganz zentral angesehen. Und der Gedanke, dass es sich um eine Großfamilie handelt. Das sind zwei Punkte, die mir extrem wichtig sind und die ich auch vorantreiben will, so mit eigenen Mitteln, soweit ich es halt kann. Okay, Felix, die halbe Stunde ist quasi fast voll. Ich glaube, wir hatten einen recht guten Einblick von dir bekommen. Und ich würde dir gerne nochmal das letzte Wort geben und bedanke mich schon mal bei dir. Ja, ich bedanke mich bei dir. Also ich habe keine letzten Worte, weil ich ja sozusagen am Anfang des ganzen politischen Tuns bin. Ich glaube, wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen. Und zwar nicht nur die Piraten brauchen es, sondern die Menschen in Deutschland, die Menschen auf der ganzen Welt. Und ich setze mich mit aller Kraft dafür ein, weil ich auch glaube, dass es sein kann, dass es nicht sofort umsetzbar ist, sondern dass wir da sehr viel Geduld und sehr viel Ausdauer brauchen. Aber eben, ich will alles dafür tun, dass zumindest schon mal der Acker vorbereitet wird, dass man dann gemeinsam halt in dieser Idee auch voranschreiten kann. Danke erstmal für dein Interview. Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute für deine Kandidatur und wir sehen uns sicherlich in meiner Tagen. Tschüss. Ja, ich freue mich drauf. Danke. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.